Schöne Künste. Hörspiel von Ingomar von Kieseritzky. Das ist der dritte Mord an einer Dame aus der sogenannten Kulturszene. Eine Dichterin aus Amerika, extra zum Literaturfestival angereist aus New York, Frau Weiß. Ich weiß, Herr Schwarz. Der erste Mord an so einer Dame ist in Basel passiert, an einer gewissen Fleur Haney, hat der Kollege Hindermann gefaxt. Eine gute, eine blutjunge Dichterin. Herbst, immer noch, so hieß das Buch, ganz zart, schön. Die ist auf der kleinen Basler Rheinseite auf einer Bank gefunden worden, Halswirbelbruch. Die Arme, eine Hoffnung dahin. Es gab einen zweiten Mord in Wien an einer Erna P. Die hat so eine Art Poesie-Rock gemacht und wurde im Park von Schönbrunn im Gebüsch gefunden. Soll ein stumpfer Gegenstand gewesen sein, mit dem sie... Ein Blandinstrument. Klassisch. Drei Morde an drei weiblichen Opfern. Interessant ist, dass sie alle drei kleine Billets zwischen den Fingern hatten. Botschaften des Mörders. Diese Fleur Haney hatte das Billett mit der Botschaft Ade, mein Lieb, die Zeit der Mittelmäßigkeit ist abgelaufen, weh. Oh, weh. Nein, Frau Weiß, das war die Unterschrift auf dem Büttenkarton, ein Weh. Ich weiß, eine Beleidigung sozusagen. Bei der zweiten Schönbrunner Leiche fand sich der Text »Genug Wörter geschunden und Musik verhunzt, Servus, du dämliche Punze«. Dann wird's richtig herzlich. In nachgetragener Liebe dein Weh für immer. Du lieber Gott, nachgetragene Liebe, das ist ein Romantitel, ja. Herr Schwarz. Der Täter ist ein Literaturliebhaber. Kann auch eine Frau sein. Oh, Literatur. Früher habe ich gern gelesen, aber da lebte meine Frau noch. Sah von 7 Uhr morgens bis Mitternacht alle Kanäle. Wir hatten Kabel. Das Lesen war eine Flucht. Herrje. Überhaupt Kultur. Schwarz, Sie sind ein Banause. Das Milieu passt Ihnen nicht. Liebe Weiß, ich gehe auch nicht mehr ins Kino. Alles infantil in diesen... Ami-Filmen. Hm. Ich kapiere den nicht, diesen Weh. Oder diese Weh. Soll das Rache sein? Oder ist es dreimal Zufall, dass drei Dichterinnen hops gehen? Es sind in keinem Fall Morde in Affektlage bei den Botschaften. Obwohl, Literaturproduzenten, der Dichter oder Schriftsteller, der hat ja viel Empathie. Das sind andere Gefühlslagen. Ja, Produktionen und die Gefühlslagen. Ja. Mord ist ja auch eine Produktion. Man muss sich immer einfühlen. Der Künstler ist anders. Und vielleicht ist W. ein gekränkter oder erfolgloser Künstler. Jedes Kunstwerk ist eine abgedungene Untat, hat der Adorno mal geschrieben. Statistisch gesehen, das steht im Börsenblatt des Deutschen Buchhandels, gibt es im Moment mehr Autoren als Leser. Solche Relationen führen vielleicht zu Untaten. Hm. Aber harmlose Frauen, die da dichten, die tun ja nichts Schlimmes. Schauen Sie, so ein Mörder wie der W. setzt die Logik bestimmter Ereignisse in Gang. Wir sind da. Zur Akademie geht es jetzt nach links. Ja, da ist sie. Ach, die alte Akademie sieht aus wie ein sinkendes Schiff. Jetzt werden Sie bloß nicht poetisch, Frau Weiß. Sie ist schöner als die neue Akademie. Ja. Ich begreife überhaupt nicht, warum nicht mehr Untaten an Architekten und Fernsehredakteuren begangen werden. Verrückt! Herr Schwarz, wie reden Sie denn? Ach, das macht der Zigarettenentzug. Dritter Tag. Bleiben Sie hart. Mein Vater starb an Lungenkrebs. Meine Frau ebenfalls. Sie rauchte in ihren 17 Stunden Fernsehkonsum 3 Schachteln, trank Cola, fraß Leibniz-Kekse en masse und seppte und seppte. Sie war wohl nicht sehr glücklich. Scheint so. Frau Dr. Reier erwartet uns im Foyer. Die dichtet wohl auch. Nein, die dichtet nicht. Sie schreibt Essays. Sie moderiert Veranstaltungen wie dieses Literaturfestival in der Akademie und ist irgendwo Dozentin für Literatur. Schwerpunkt Komparatistik. Na dann. Bleiben Sie mal bitte draußen, Frau Dr. Reier, bis unsere Forensik eintrifft. Ja, so auf den ersten Blick. Oh, weh. Eine Kontusion auf der Stirn unterhalb des Haaransatzes. Ja, wieder ein stumpfer Gegenstand. Ein Ziegel? Nee, vielleicht ein Buch. Oh Gott, nein, ein Buch. Doch kein Buch. Erzählen Sie doch mal bitte ganz ruhig, wie Sie die Dame gefunden haben. Ja, die Tür zur Kabine stand offen und da saß sie. Mhm. Und ich spürte, sie weilte nicht mehr. Sie war tot. Und hatte ihre Jeans um die Knöchel. Sie kam aus New York, Celine Herber, und jetzt ist sie tot. Die größte, beste, innovativste und emanzipierteste Stimme Amerikas. 34, nicht verheiratet, ließ sich 1999 sterilisieren. Sie war... Fassen Sie sich. Frau Weiß, ich suche mal nach dem Billett. Sie glauben doch nicht, dass Sie konnte reiten, schießen und fechten. Celine! Ruhe! Immer an die Empathie denken, Herr Schwarz. Sie steht unter Schock. Ich auch. 3 Tage ohne das gute Gift. Gehen Sie mal zur Seite mit der Reihe, Frau Weiß. Liebe Frau Dr. Reier, Sie leiten dieses Literaturfestival in der Akademie. Über 50 Teilnehmer, international. Ja, schon global irgendwie. Mhm. Auch die Sponsoren, nicht nur die Dichter aus aller Welt. Die Deutsche Bank war Sponsor, der Kulturkreis der deutschen Wirtschaft und die Stiftung Warentest und die Schweizer Kulturstiftung und der Stifterverband der Deutschen. Ist schon gut. Frau Dr. Reier, wir interessieren uns mehr für den Abend, der dem Mord vorausging. Kontakte unter den Autoren? Ja, die Kontakte, wenn man das Kontakt nennen kann. Oh Gott! Geben Sie Ihr Wahl, Frau Weiß. Wir verstehen Sie. Ein Riesenerfolg, dieses Festival, und für Sie eine enorme Arbeit. Ich hätte gern eine Liste der Teilnehmer und ihrer Kontakte. Hören Sie, Frau Dr. Reier. Ja, ja, die Teilnehmer. Die hatten alle irgendwie Kontakt. Und er war intensiv. Ich habe das Billett. Und es ist tatsächlich von W. W. W. Wir haben 4 Dichter mit W. Wadi, Walcott, Wurmser und Winneke aus Lübbecke, Westfalen. Ein verrücktes Billett. Frau Weiß. Mich würde Ihre Meinung als Expertin zum Stil interessieren, Frau Dr. Reier. Mhm. Nicht, geehrte Herren und Damen, ich bin ein Nichts, das nichtet, absolut unscheinbar, der Invisible Man, eine Unperson. In Lokalen und Geschäften übersieht man mich. Wer mich wahrnahm, vergisst mich sofort. Ich verschmelze mit meiner Umgebung. Ich liebe die Frauen, aber nicht, wenn sie schreiben. Celine Herber war eine Zufallslysis-Kandidatin? Sorry, Liebe und Hass sind meine Movens. In den Turbulenzen verantwortungsvoller Täterschaft verwechselte ich die Toiletten. Bis später, W. Ja. Puh, das sind eine Menge Informationen. Lysis, was ist denn das? Keine Ahnung, Herr Schwarz. Ja, der Hass, wie ich ihn hier erleben musste. Autor gegen Autor, Buch gegen Buch, Ruhm gegen Ruhm. Lysis, das ist griechisch, ja. Ein Dings, ein Homonym, ja. Und es bedeutet Lösung oder Auflösung. Aber auch Auslösung und Befreiung, ja. Das alles. Man muss das mit mehr Empathie. Hm? Man muss diesen Brief von dem W wie ein lyrisches Gedicht lesen. Frau Doktor, Sie sagen Hass. Dann gab es also Streit und Zwist zwischen den Autoren? Aber ja, und wie? Vielleicht spielte diese Rapmusik eine Rolle. Oder der Alkohol. Ein immenser Kostenfaktor bei solchen Festivals. Oh, meine Nerven! Dr. Reier, hallo. Im Herrenklosett liegt eine Schnapsleiche. Wieder einer von diesen Lyrikleuten. Oh Gott, nein. Nein! Oh ja doch, und alles ist voller Klopapier. Eine Riesenschweinerei. Mindestens 20 Rollen, viellagig von Aldi und alle nass. Danke, Frau Pirch. Das ist die Frau Pirch. Sie hasst dieses Literaturfestival. Ich komme, Frau Pirch. Eine Schnapsleiche. Na, schauen wir sie uns an. Diese Dichter sind alle ein bisschen exzentrisch. Das ist der Schriftsteller Wurmser aus Wien. Die große Hoffnung der österreichischen Literatur. Wenn er keine Alkoholprobleme hatte. Ich denke, ich werde ohnmächtig. Setzen Sie sich auf die Brille. In der Kabine. Der Mann ist tot, Schwarz. Ja. Wieder eine Kontusion auf der Stirn und eine Botschaft von W. Zeigen Sie mal. Aha. Geformt wie eine Zigarette. In einem Nasenloch. Unwürdig. Wurmser tot. Nein, ist doch... Das sind wirklich Krisenzeiten, Herrgott. Suffköpfe, Dichter, Mörderleichen und dann noch Botschaften. Der Wurmser hatte keine, nur geniale Intentionen. Ohne Alkoholprobleme wäre er vielleicht ein zweiter Doderer geworden. Ach, was Sie nicht sagen. Ja, der hier nicht mehr, Frau Reier. Gott, nee, was für ein Wehbrief. Hören Sie mal, Frau Weiß. Noch mehreren Malen werden erlösen Kulturenträger von Dummkarrieren. Und der letzte werden sein Amelis. Ah, Punkt, Melis. Der große Alfred Melis. Meine Mutter liest ihn gern. Deutsche Schicksale. Ein moralischer Zeitzeuger, ein Herold. Schuld und Sühne, Gewissen. Und ja, Frau Weiß. Der Text. Wollen antasten und erlösen alle. Das tönt an wie ein Text von Ernst Jandl. Ruhe. Werden alle antasten zur Aufräumung in Zukunften. Sehen Galerie Antares für Kandidaten in Zukunften, Montag, Grüße, W. Das ist jetzt ein ganz wichtiges Dokument. Galerie Antares, Montag. Ich muss ihn sprechen, Frau Cordus. Es geht um Leben und Tod. M. ist nicht zu sprechen. Er hat die Welt gewissermaßen abgeschaltet. Durch den Küchenaufzug ist er ja völlig autark. Frau Cordus, ich bitte Sie. Ein Verleger muss mit seinem Autor kommunizieren. Der Kontakt darf nicht abreißen. Autor und Verleger, das ist eine Symbiose. Das war einmal Blofeld. M. kommuniziert nicht mehr. Er muss! Frau Cordus, ich sage es Ihnen mit einfachen Worten. Der Verlag steckt in einer Krise. Wir brauchen einen Meisterkuh. Wir brauchen einen Welterfolg. Wer wäre besser geeignet als unser großer Autor M.? M. ist auch in einer Krise. Er laboriert an einer Depression. Nein. Gut. Depressionen sind ein guter Humus. Und manches gedeiht. Das Leiden generiert den Meister. Die Kunst ist eine Schmerzgeburt. Die Produktion der Meister, sie ist immer tragisch verfasst. Das ist ja alles beschissen, pardon. Ja, in der Tat. Und für uns alle. Das geht jetzt seit 14 Tagen mit ihm irgendwie abwärts. Er trinkt doch hoffentlich noch. M. brauchte immer sein Simulacrum. Ich weiß es nicht. Seine Stimme klingt traurig und immer nur Befehle. Ach Gott, das ist ja furchtbar. Er schreibt seit einem halben Jahr keine Zeile mehr. Vom Fluss ohne Ufer habe ich gerade mal 40 Seiten. Er liest exzessiv. Das ist halbwegs positiv. Nicht das, was er liest. Passen Sie auf. Schriften des Franz von Assisi. Kardinal Newmans Apologia pro vita sua. Die Summa Theologica des Thomas von Aquin. Loyolas Exerzitien und Schriften von Rudolf Steiner. Ich bin erschüttert. Unser M. muss sehr krank sein. Krise nach Krise. Erst verlässt mich meine Frau wegen eines unbegabten, aber virilen Autors. Dann wird mein Hund überfahren. Meine Leber quittiert den Dienst. Und zur Verlagskrise gesellt sich die Krise von M. Neben der religiösen Literatur verschlingt er Krimis stapelweise. Thriller von Ludlum und King, aber auch Kunz, Lustbader und Trevanian, also Schund. Stephen King, das wäre was. Meine Güte, das kann kein deutscher Autor. Ja, was tun? 12 Uhr, unser Dr. Gries kommt gleich. Du lieber Himmel, verrückt, dass Melis diesen Kreis noch beschäftigt. Außer seiner makuladegenerativen Krankheit ist Gries kerngesund und sehr hilfreich. Frau Cordus, bitte notieren, Bestellung. Aldous Huxley, Titel Gott ist, Verlag Barth. Kafka mit 2 F, Das Leiden und die Macht der Lysis, Kreuzverlag. Stellen Sie eine Pressemappe zusammen über die sogenannten Kulturmorde samt Rezensionen. Danke, Ende. Herr Melis, Ihr Verleger, der Dr. Blofeld, ist da und hat ein dringendes Anliegen. Soll sich um seine ethylische Leber kümmern. Habe Wichtigeres zu tun. Ende. Sehen Sie, keine Chance. Ja, bitte? Ach, willkommen, Herr Dr. Gries. Guten Tag, Gries. Ja, der Herr Blofeld. Wohl in Warteschleife vor Audienz, die nicht gewährt werden wird. Zeigen Sie mal Ihre Augen. Oh, oh, oh. Die Leber spricht Bände. Ja, Gesamtausgaben. Dr. Gries, bitte. Ich muss M. sprechen. Es geht um Leben und Tod. Sagen Sie mir, wie ich an M komme. Ich muss ihn sprechen. Schreiben Sie ein Gesuch. Machen Sie es schriftlich. Es gibt Neues aus der monasterischen Zelle, Herr Doktor. M verlangt es nach 2 Büchern. Gott ist wohl ein Kochbuch. Und das Leiden und die Macht der Lysis. Was ist denn eine Lysis? Tja, meine liebste Cordus, da gibt es die Analysis Situs, so wurde früher die Topologie genannt, während die Lysis griechisch bedeutet Erlösung. Das ist ja hochinteressant. Sieh mal einer an. Schauen Sie mal, Doktor. Unser Freund hat eine sogenannte Depression, was Sie wohl bestätigen können. Und der Titel vom Huxley lautet wörtlich Gott ist, eine konstatierende Coppola, grammatisch betrachtet. Das ist ja völlig egal. Diese Depression, sie wird doch behandelt. Irgendwie. Tabletten, Pillen. Leer, die Galerie Antares. Kein Publikum, keine Vernissage. Schade. Vadim Plotsky, 1952 geboren. DRRD-Aufenthalt seit... Ja, Hyperrealist. Seine Figurenkonstellationen sind... Ach so, Situationsstudien unserer modernen Gesellschaft, in der sich der Mensch, der Vereinzelung in der Masse und so weiter und so weiter. Und Selbstentfremdung. Die sind ja wirklich hyperrealistisch, diese Figuren. Kritiker vor weißer Wand. Aha. Der hat ja sogar einen Pickel auf der Backe. Und einen Morbus Bechterew. Wie mein Vater. Erlösungswürdig sind die Frauen, die da schreiben. Müssen alle Tote leiden. Diese Figur spricht ja. Haben Sie gehört, Schwarz, die spricht? Der hat ein Miniaturtonbandgerät im Schlund. Ein Endlosband, immer in Betrieb durch Sensoren. Raffiniert der W. Und hier, Figur, Mutter und Baby. Das Baby spricht. Elftes Gebot. Unverdienter Ruhm und Reichtum werden mit Tod bestraft. Ich höre mal die Mutter ab. Müsste mal wieder anrufen. Die große Zahl der Kulturträger und Funktionäre muss verhindert werden. Der Kampf geht weiter. Herr Schwarz, hören Sie sich mal den Penner an. Puh, der stinkt sogar. Sie werden alle sterben, wie die Fliegen im Winter immer da. Ich werde sie alle kriegen. Redakteure, Rezensenten, Dichter und die anderen Arschlöcher. Arte Brevis ist der Melis. Wir müssen alle Tonbänder beschlagnahmen. Frau Weiß, dieser Köter spricht auch. Es ruht in einem stillen Zimmer. Vorbei der Kram und ohne Scham. Der Plotsky atmet nimmer. Hotel Frühling am Zoo und es hoch. Weh und wieder weh und weh. Hotel Frühling am Zoo. Der Kampf geht weiter, das sagte die Mutterfigur. Ja, viel Arbeit für uns. Ich müsste sie mal wieder anrufen. Ist das alles schrecklich? Ich brauche einen Whisky. Ich auch. Sagen Sie mal, Gries, M ist doch noch bei Verstand. Ich meine, er funktioniert doch noch, auch in einem depressiven Zustand, nicht wahr? Mangel an Gefühl, das wäre ja immer der Fall bei ihm. Das macht nichts, den muss ein Autor von Rang immer neu erfinden. Aber verliert man in so einer Depression das Kalkül? Will sagen, die Verantwortung? Mein lieber Blofeld, Sie hegen und pflegen da Theorien, na ja. Aber Ihr Doppelpunkt, auch Kolon genannt, vor Verantwortung, war ausgezeichnet gesetzt. Hör Gott noch mal, Gries, Sie therapieren M seit 10 Jahren ohne Erfolg. M sitzt im Rollstuhl, Diabetes, Ösophagitis, Gicht und jetzt eine Depression. Was gedenken Sie zu tun? Frau Cordus, benötige absolute Zahlen von Kulturträgern der BRD. Autoren Belletristik, sodann sogenannte Kulturredakteure, Feuilletonisten inklusive Rezensenten. Fernsehkacke nicht, aber Literaturpreisträgerinnen, Ende. M ist nicht depressiv, im Gegenteil. Er kommt mir überdreht vor. Blofeld, die Depression hat viele Ausdrucksformen. Da gibt es agitierte Depressionen, endogene, reaktive und lavierte. Ich persönlich leide unter einer pharmakogenen Depression seit der Aufgabe meiner Sterbeklinik. Morbus-Syndrom, alles egal, eben Depression. Aber bitte, kann man ihn nicht therapieren? Organische Schäden bei M sind nicht gravierend. Seine Psyche ist beschädigt. Wissen Sie, diese Depression ist eine existenzielle... Ach was, existenzielle Krise oder Depression, das gibt es nicht. Ich verlege seit 40 Jahren beschissene Autoren, die mir die Kröten einfahren. Meine Villen, die Yacht, teure Hunde und Frauen. Das ist betrüblich, macht aber nicht direkt depressiv. wo ein Wille ist. Der M. ist traurig. Er lädt mich manchmal ins Heiligtum ein und dann schauen wir uns alte Filme an und immer Tragödien, niemals Komödien. Seit einem Jahr, da fing's an. Ich kenne Sie, Blofeld. Sie wollen ein neues Buch von M., weil Sie bis zu den Kiemen in Schulden stecken. Der gute M. wäre Ihre Rettung. Ja, so ist es. Ich muss mit M. sprechen. Nein, nur über meine Leiche. Lieber Gries, ich habe Ihnen etwas zu offerieren. Präparieren Sie Melis für einen Besuch, habe ich etwas Schönes für Sie. Was sollte mich schon korrumpieren können, Blofeld? M. will Sie partout nicht sehen, Herr Blofeld. Honoré de Balzac, gesammelte Werke in 40 Bänden der göttlichen Rowold-Ausgabe 1952 bis 64, mit dem meist fehlenden Ergänzungsband Maître Cornelius, mit den Originalumschlägen, ganz geringe Gebrauchsspuren. Die alte Duodez-Ausgabe. Oh du mein Gott. Schnitt nur schwachstockig, sonst makellos. Seit 40 Jahren suche ich... Herr Dr. Gries, das hätte ich nicht von Ihnen gedacht. Denken Sie immer an die roten Rückenschilder. Aber ja, die ganze Zeit. Dr. Gries? Ich mach's. Ach. Ich arrangiere einen Kurzbesuch, meinetwegen morgen, Teezeit. Bringen Sie die Balzac-Ausgabe mit und eine Flasche Calvados, aber aus der Vallée d'Ouche. 25 Jahre alt muss er sein, verstanden? Ja, Gries. Erfolg macht Kosten. Da muss man investieren. Ist in Ordnung. Bis morgen. Tag auch. Musik. Und sie kommt aus dem Bett. Sie kommt aus dem Wecker neben dem Bett. Die gleiche Musik wie in Restaurant, Toiletten, Flughäfen. Dieser Scheiße entgeht man nicht. Ich zieh mal die Decke. Oh, er ist... Ja, hinüber. Mausetot. Bärtiger Typus. Muskulös. Bierwampe. Kein schöner Anblick, Frau Weiß. Weiß Gott, Herr Schwarz. Der Mund steht weit offen. Vielleicht gibt's ein Bier in der Minibar. Schauen Sie doch mal. Nein, wir dürfen nichts anrühren, ehe die Spurensicherung... Herr Schwarz! Ja, ja, Disziplin, Schwarz. Plotzki wurde mit dem Kissen erstickt. Ach, ich mag Tatorte, auf die ein erster Blick fällt. Die Objekte sprechen, sonst angenehme Stille. Auf dem Nachttisch sehe ich ein Medizinfläschchen, so groß wie ein, ohne Verschluss. Keine überflüssigen Details, Frau Weiß. Riechen Sie am Objekt. Bäh. Nicht berühren. Oh. Widerlich süß. K.O.-Tropfen. Und viele Federn und Federchen. Eiderdaunen, Frau Weiß. Der Künstler Plotzki muss wirklich hart im Nehmen gewesen sein. Erst die K.O.-Tropfen, wirken nicht oder nur minimale Wirkung, dann Alkohol, zwei Flaschen Remy Martin und dann noch das Kissen. Der Plotzki muss sich vehement gewehrt haben. Einen Moment, Herr Schwarz, ich muss die Situation retrospektiv noch einmal durchleben. Ich weiß, Frau Weiß, mit Empathie im Täter, bis die Eiderdaunen fliegen. Bitte, ich denke. Bei Ihnen klingt das immer so obszön. Mord ist immer eine obszöne Sache. Ich muss mich setzen. Mord. Wissen Sie, Frau Weiß, dass es keine sinnlosen Morde gibt? Ja, nein, Herr Schwarz. Ach, die Atmosphäre war sehr emotionsgeladen. Ich spüre das. Die Yellow Press schreibt immer gern über sogenannte sinnlose Morde. Aber wenn einige sinnlos sind, dann müsste es auch sinnvolle Morde geben. Vielleicht liegt die Differenz zwischen einem sinnvollen und einem sinnlosen Mord in der Moral. Herr Schwarz? Das Opfer hat etwas im Mund. Ein Stück Papier in einer Plastikhülle. Und ordentlich gefaltet. Das kann nur unser Weh sein. Lass ich mal sehen. Ich lese, es war meine Entdeckung im Mund von Plotzki. Motto: Im Werk ist das Geschehnis der Wahrheit. Und zwar nach der Weise eines Werkes am Werk. Erfahrene Ermittler? Der Künstler Plotzki war ein schwerer Job. Der Mann war ein Athlet. Während Sie Ihre Arbeit in der Galerie Antares verrichteten, tat ich das meine, schwamm drüber. Ich weiß nicht, Frau Weiß, aber ich habe den Eindruck, dass unser Weh der Täter uns direkt meint. Oder er hält alle Kripo-Leute für Idioten. Weiter im Text. Ob wir nicht vielleicht doch in der Minibar eine Mini-Flasche Cognac? Aber sicher. Ich nehme lieber einen Wodka. Lese bitte weiter. Ich lese weiter. Der Plotzki wird garantiert als Märtyrer rezensiert unter dem Rubrum sinnloser Mord. Kein Mord ist sinnlos, wenn er zur Erlösung führt. Gift und Kissen, spezifisch weiblich, muss für dahin vermieden werden für die Bereinigung der Kunstszene. Herr Schwarz, der schreckt vor nichts zurück. Bereinigung der Kunstszene. Zeig Sie mal den Schluss. Wodka macht das Auge klar. Auf zu neuen Ufern, eine dämliche Dramaturgenpunze in München und eine Dumpfbacke von Redakteur. Beide zu dumm, ein Loch in den Schnee zu pissen. Ob Hamburg oder Berlin, funkische Grüße, weh. Merkwürdiger Ausdruck. Dieser Hass? Man muss sich um diesen berühmten Autor Melis kümmern. Schicksalsromane auf hohem Niveau. Ein Liebling des Feuilletons. Themen Leid, Schuld, Liebe und Sühne. Auflagenmillionär. Der deckt ja die ganze deutsche Palette seit 45. Ja. Der muss uralt sein. An die 80. Ach, hoffentlich kommt Roth bald mit der Spurensicherung. Muss bald ins Bett. Mein lieber M. Mein... Lieber Edselt, Sie sehen gut aus, firm und vital. Reden Sie kein Mist, Blofeld. Ich gebe Ihnen eine Viertelstunde. Setzen Sie sich. Legen Sie die Rezensionen auf den Tisch. Rezensionen sind gut. Das Büro hat alle Zeitungsausschnitte über diesen ominösen Kulturszenenmörder gesammelt, lauter Verrisse. Mörder haben selten eine wirklich gute Presse. Und das deutsche Rezensionswesen... Es geht Ihnen doch gut? Vielleicht ein bisschen bleich, angegriffen. Nur der Tod ist umsonst, heißt es. Ein blöder Satz. Man bezahlt ihn zu Lebzeiten, mit Krankheit, mit Schmerz. Das ist die Lage. Sie sind in einer trüben Stimmung. Oh, ich auch. Auch ich. Sie sind nicht allein, mein Lieber. Auch ich bin deprimiert. Ich wache mitunter Tränen überströmt auf. Sie wissen gar nicht, was eine Depression ist, Blofeld. Lassen wir dieses Thema, Verehrtester. Wie Frau Cordus sagte, erbauen und laben Sie sich inzwischen an obskurer Lektüre. Religiöses, theosophisches. Die Cordus wird indiskret. Sie an... Ja, das Klimakterium. Ich suche Labsal, das stimmt. Ich fahre nach Trost durch das Unbelletristische... Da ist mir auch der obskure Geist recht. Kommen wir zur Sache. Oh, geht es mir beschissen. Ich lasse mir Hormone aus dem Extrakt mazedonischer Widderhoden spritzen. Das hebt die Stimmung, aber zeitlich stark begrenzt. Ich schlafe nachts sterbensmüde ein und wache todtraurig und ebenso müde des Morgens auf. Dann versuche ich zu pissen und lege mich nach einem vergeblichen Versuch wieder nieder. Dann kommen die Tagträume und die alten Gespenster und... Sie sagen mazedonische Stierhoden? Muss ich dem Dr. Gries sagen. Danke. Und die Hassrevue, eine tägliche Repetition. Kenne ich auch und wie. Mein lieber Edzard, ich habe da ein Anliegen und Ihre Zeit ist bemessen. Umzingelt von Idioten, Arschlöchern. Obskuren Schleimscheißern, Schwachköpfen, Idioten. Diese ganze modernde... Man kann ja nichts mehr sehen, lesen oder hören, ohne zu kotzen. Machen Sie mir einen Whisky, Blofeld. Aber bitte. Schön zu hören, dass Sie gegenüber dem Alkohol noch Sympathien haben. Es ist die Müdigkeit, Blofeld. Lassitudo. Von allem erschöpft, so war mein Zustand. Elementare Lustlosigkeit... Horrende Antriebslosigkeit, selbst zum Scheißen allzu ausgepowert. Die klassische Acedia, 24 Stunden lang. Kenne ich, oh, wie ich das kenne. Aber... Halten Sie die Fresse, Blofeld. Keine Lust mehr, einen Satz zu schreiben, keinen Antrieb, einen Gedanken zu fassen. Juckreiz, auch der Körper, deprimiert. Ach ja, der Körper. Hatte eine Ganzkörpertomographie, alle Organe vorhanden. Aber in einem welchen Zustand? Und bei Zeitungslektüre Brechreiz. Krisen und Kriege, Kriege und Krisen. Auf die Krisen wollte ich gerade... Bis zu dem Tag, in dieser Wüste des Seins, da entdeckte ich eine Oase. Den Mörder W., der angeblich wahllos Kulturträger um die Ecke bringt. Natürlich nicht wahllos. Und Gottlob auch Kulturträgerinnen. Ein herrliches Schlachtfeld. Umsäumt von Fächerpalmen über biblischen Brunnen, Kamele flanierten am Horizont. Ja, was wollte ich? Die Krisen, Edzard, die persönlichen und die allgemeinen in diesen Zeiten. Wenn ich selbst... Sie und ihr selbst, ja, später. Hören Sie, dieser Mörder, dieser wunderbare W. und seine Morde haben mich inspiriert. Endlich ein Sujet weg von den alten wiederholten Spiegelungen. Ein Mann kämpft nicht nur symbolisch gegen den Zeitgeist. Zeitgenossen. Nun ja, vielleicht auch nur gegen unliebsame Kollegen. Ein Düpierter, ein Beleidigter, ein Underdog. Ach was, ein Held unserer Zeit. Und die schlechten Rezensionen zeigen überdeutlich, dass er den Nerv der Zeit getroffen hat. Ein Antiheld. Ich bin vor Entzücken stumm. Ein neues Werk von Ihnen, das war mein Anliegen, aber ein Mörder, ich dachte eher an ein Epos, ein deutsches, die Leiden der Deutschen. Die Gustloff ist leider weg, aber die Schicksale der Vertriebenen wären doch ein weites Feld und ein großes Publikum, das nicht ausstirbt. Stecken Sie sich Ihre deutschen Schick- und Fixale samt Leiden sonst wohin, Blofeld. Ich muss diesen Kerl kennenlernen. Vielleicht eine Annonce? Überregional. Geld? Vorschüsse? Geld, ja, das ist ein fataler Punkt, mein Lieber. Ich hatte in Westlake Aktien Verluste schon vor der Finanzkrise. Herr Miles, bitte annehmen. Wen oder was? Ein Journalist heißt Wolf, will ein Interviewporträt. Hinhalten. Wolf? Namen mit einem W sind mir sympathisch. Machen Sie einen Termin ab für morgen. Danke. Sprechen Sie um Himmels Willen nicht über Ihr Projekt, mein Bester. Erfinden Sie ein bedeutendes Sujet. Sprechen Sie über den alten Goethe. Ja, ich hab's. Sprechen Sie über Ihr altes Projekt. Goethes letzte Schweizer Reise. Pathologie, Erotik, Altersstil, all das. Ich grabe doch keine alten Leichen aus, Blofeld. Lächerlich. Ich werd's diesem Wolf schon zeigen. Und lamentieren Sie nicht über die widerliche Zeit, den Zeitgeist. Ich weiß auch, dass früher alles besser war. Aber ich sehe, Sie sind belebt. Das machen diese schönen Morde von dem Mörder weh. Das macht der Thrill, Blofeld. Gehen Sie jetzt. ICE. Hochgeschwindigkeit. Wozu? Früher 3 Stunden Hamburg-Berlin. Gemütlich. Mitropa, gutes Bier. Früher war alles besser. Ach, Schwarz, früher. Früher gab es auch keine unfassbaren Mörder wie den W. Keine Ergebnisse. Wieder 2 Opfer. Kündigt seine Morde vor unseren Augen an. Vor unseren Ohren, Frau Weiß. Und wir kommen wie immer zu spät. Keine einzige brauchbare Spur. Nur irreführende Botschaften. Zum Kotzen. Ich habe alle Zeitungen gelesen. Das Feuilleton spielt verrückt. Manche der Morde werden besprochen wie Premieren. W verdrängt alle aktuellen Themen. Die Finanzkrise, den neuen BSE-Skandal im Allgäu. Und den Mord an dem CSU-Politiker beim Oktoberfest. In Pissrinne ertrunken. Das ist ja bestialisch. Aber nee, doch, lassen wir die Bestien im Dorf. Frau Weiß, da gibt es wirklich Schlimmeres. Dagegen sind auch die Kulturmorde von W. marginal. Mich sorgt dieser Melis. Will keine Bewachung, dieser arrogante Hund. Mehr Empathie, Frau Weiß. Schriftsteller sind extrem eitle Leute. Herr Miles war über die Morddrohung von W. geradezu geschmeichelt. Hatte wohl lange keine gute Rezension mehr gesehen. Warum nur Miles? Es gibt doch viel schlechtere. Ich weiß nicht, ob W. sehr stark auf Qualitätsunterschiede achtet. Dem geht es um Vernichtung. Alles muss weg. Und er ist wirklich unsichtbar. Und der Mordmodus hat sich geändert. W. tötet jetzt mit Empathie. Ach, was Sie nicht sagen, Frau Weiß, der und Empathie. Ach, was? Die Dramaturgin, die hieß Fetenkamp, wurde erstickt. Und wie? Mit Blättern aus ihrem Korrespondenzordner. In ihrer Hand hielt sie einen Zettel mit W.s Schrift und dem Text: Der Philobat kommt nie zu spät, schlag nach bei Balint. Herzlich W. Philobat. Balint. Jetzt weiß ich es wieder. Ach. Ich erinnere mich, das ist ein Begriff aus Angstlust. Ein Philobat ist ein Mensch, der seine Thrills genießt. An der eigenen Post erstickt. Papier ist geduldig. Unser W. muss ein völlig erfolgloser Autor sein. Oder ein enttäuschter und abgelehnter. Oder ein unverkäuflicher. Im Augenblick existieren mehr Autoren als Leser. Habe ich mal gelesen. Ein armes Schwein. Sie haben heute überraschend viel Empathie, Herr Schwarz. Das bringen die dunklen Wege in der Kulturszene so mit sich. Im Büro mache ich mal ein exaktes Täterprofil. Naja, das machen wir. Das Motiv. Die Motive. Warum ist der Melis der Hauptfeind? Schlägt er wahllos zu, also zufallsdeterminiert? Fragen über Fragen. Und unser W. hat was gegen Frauen, ganz entschieden. Ja, er hasst sie. Misogynie. So ein Frauenhass kann eine Folge von Schädigung durch Mütter sein. Davon gibt's viele. W. hat ja nur was gegen schreibende Frauen. Es ist ein Sumpf, pardon, ein Schlachtfeld mit diesem W. Punkt. Autoren, Redakteurinnen, Dramaturginnen, Dichterinnen, erst ein bildender Künstler. Das stimmt. Verschont Musiker und Architekten. Ein rätselhafter Mann, dieser W. Aber bitte, das Feuilleton ist einhellig begeistert. Vom Allgäuer Tagesanzeiger bis zur NZZ. Das ist Ruhm. Herr Wolf, Melis ist krank, aber er will Sie sehen, unverständlich. Sprechen Sie deutlich und fassen Sie sich kurz. Rauchen verboten. Selbstverständlich, Frau Cordus. Kurzfragen, wie immer. In 15 Minuten ist Herr Melis erlöst. Ausfälle, also Absenzen seit Tagen. Dr. Gries ist bei ihm. Ja, fassen Sie sich kurz. Bis gleich. Ah ja, der Wolf. Tagchen auch. Setzen oder stehen? Setzen. Das ist Gries, Arzt, Hormonspritzer. Ja. Nur ein paar Fragen zu Leben, Werk und Tod. Zäume von hinten auf. Sehr sympathische Fragen, ja. Tod. Der Tod ist die eigenste Möglichkeit des Daseins. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Heute rot, morgen tot. Danke, ausgezeichnet. Zeitgenossen, die Sie verachten. Oh, was für eine Frage. Nur allgemeine Fragen, Herr Wolf, keine speziellen. Herr Melis, wie geht es Ihnen? Oh, so lala, danke. Alles wuchert überall, Hyperproduktion, wohin man auch spuckt. Wieder eine Absence. Bei M. aufgrund und infolge Tablettenabusus. Dazu Melancholia gravis auf Alkoholbasis. Nur einfache Fragen, Herr Wolf. Selbstverständlich. Atteste oder Referenzen, junger Mann? Karriere? Keine Karriere. Früher Verfasser einer beliebten Grundkatechese in Kurzgeschichtenform für die katholische Schriftenmission. Sehr sympathisch. Keine Fragen mehr. Wenn ich bitte, nur ein paar Stichwörter. Sie können dann frei monologisieren. Das ist zu anstrengend für ihn. Kein Monolog ohne Spritze, mein lieber M. Ach, warte. Raus, Gries. Keine Sedierung mehr. Freier Wille bis zur Hutschnur. Gries ist entfernt. Bon. Lebenserhaltung um jeden Preis. Alles Arschlöcher und Schmarotzer. Der Cognac steht in der Sophienausgabe. Zigaretten auch. Goethe, absolut überschätzt, leere Hülle. Wolf, ein schöner Name. Schätze Namen mit W, die Fragen. Wie alt? 78 Jahre. Wie krank? Zum Sterben wird's schon reichen. Auf welche Weise? Weiß Gott, ich nicht. Vorsterbelektüre bitte? Nekrologe, Todesanzeigen und die Mordberichte in den Gazetten über die Kulturträger von diesem ominösen W. Ganz herrliche Taten, aber schlechte Rezensionen. Ja, finde ich auch. Vor allem falsche Interpretationen. Das ist das Normale. Aber man gewöhnt sich nie daran. Cognac, danke. Das Werk. Halbwegs zufrieden mit der Leistung oder nicht? Ach was, überschätzter Mist. Aber viel Geld, Ehre, Ruhm, Whisky und Weiber. Ah ja, mehr kann man nicht verlangen. Bitte, haben Sie sogenannte letzte Gedanken? Ach nein, nur blöde. Können Hühner furzen, das wäre eine neue Erkenntnis. Der Verleger will ein neues Buch von mir, um sich zu sanieren. In Krisenzeiten sollen die Leiden der Deutschen... Wo war ich? Moment. Sie sind ein Wrack, Herr Melis. Ich werde Sie der Lysis zuführen. Sie sind dieser W? Mit den schlechten Rezensionen über die hübschen Morde? Ach, die Macht des Zufalls. Ja, ich bin dieser ominöse, unfassbare, unsichtbare W. Schriftsteller. Junge, eine Meisterleistung. Danke. Sie wollen wahrscheinlich über Ihre Meisterwerke schreiben. Über die Taten, das Blut, die Stimmung in der Mordkrise. Ich habe Sie kennengelernt. Ich bin mir nicht mehr sicher. Der Mord an Melis sollte die Serie erst einmal krönen. Ich bin sehr schmerzempfindlich. Herr Melis, eine Dame und ein Herr von der Kripo wollen... Keine Zeit, Frau Cordus. Mache mein Testament. Bis später. Mein bester W., ich mag Sie irgendwie. In Ihrer unscheinbaren Person, Sie sehen nach nichts aus, weht der frische Geist der Negativität. Cognac, rauchen Sie. Ich bin nicht Raucher, aber ich könnte es einmal versuchen. Ein Mörder muss rauchen. Vor der Tat, nach der Tat, zu den Taten, wissen Sie. Die sind allzu zufällig, will sagen die Opfer. Sie meinen ein bisschen aleatorisch. Sie nehmen mir das Wort aus dem Mund, mein Allerbester. Schauen Sie mal, wenn ich Ihnen eine Liste machte. Ich liebe Listen, Herr Melis. Wir sind einander sehr ähnlich, Herr W. Und ich machte Ihnen eine Liste mit Namen und Adressen unliebsamer Zeitgenossen. Ich danke für Ihr Verständnis. Ich habe Sie immer unterschätzt. Ich bin ganz Ohr. Aber bitte, die Kosten? Die Kostenfrage, ja. Wissen Sie, der Geist des Seriellen schwebt über Ihren Taten. Ja. Die machen Unkosten. Die Unkosten, natürlich. Kosten, Unkosten, Kosten, Nutzen. Oh je, ja. Fixe Listenpreise pro Nase. Gern. Wohne in der krummen Straße. Dachgeschoss, zwei Zimmerchen. Ja. Klosett im Flur. Ja. Ware von Lidl. Ja. Keine Frau. Ach, lassen Sie die Sentimentalitäten, mein Inspirierter. Pro Nase... Na, was schlagen Sie vor? Pro Nase, ich meine pro Lysis, wären 20.000, kostendeckend. Ein Buchhalter schlummert in Ihnen, wie in mir. Das wäre die Grundsumme, das Honorar. Kommen dazu Reisespesen, Hotelkosten, wir wollen ja international arbeiten. Ja, international, aber ich spreche keine Fremdsprachen. In Armut aufgewachsen durfte ich... Das ist kein Handicap, mein Freund. International, das meinte ich so allgemein. Schweiz. Schön ist die Schweiz. Österreich sollte bedacht werden. Unbedingt, mein Freund. Große Nazi- und Dichterdichte, ein guter Tatort. Keine Schilling-Umrechnung mehr. Meister, ich brauche Vorschuss für Autorentreffen in Basel. Zweiter Klasse, über Mannheim. Plus Hotelkosten bitte bar. NDR-Redakteurin bestialisch ermordet, durch Stricknadel durch das linke Ohr direkt ins Gehirn. Herrlich, da Capo weh. Es war schräg auf die Vorderlappen gezielt. Danken Sie Gott, dass ein bisschen Masse vorhanden war. Schweiz ist gut, aber mein Bester, nicht den Bixel. Den Bixel nicht, das ist dein Freund. Natürlich nicht, meinetwegen. Aber ich benötige die Liste aller Kandidaten. Sonst passiert vielleicht ein Versehen. Das wäre traurig. Herr Melis, bitte. Ruhe, Frau Cordus, ich dichte. Frau Weiß und Herr Schwarz müssen Sie sprechen. Sollen einen Moment warten. Ja, Sie haben es gehört. Das ist ja wie bei einer Audienz. Das sind wohl die Werke von Melis. Zwei Regale voll, mein Gott. Ja, das ganze Werk. Vorsigniert mit Widmung. Man muss nur noch das Datum und den Namen einsetzen. Das ist praktisch. Frau Cordus, der Herr Melis muss doch Drohbriefe bekommen haben. Ach, Herr Kommissar, die kriegt er täglich. Aus der ganzen Welt. Mein Bester, zum allerletzten. Sagen Sie mir, warum Sie mich, multimorbides Wrack, umbringen wollten. Neid. Meine Depression verflog, mein Asthma wurde besser, blöder Komparativ. Ich konnte wieder pissen. Ich fühle mich wohl, Status Präsens. Und das liegt an Ihren Wohltaten. Sie wollen ein Buch machen aus meinen Taten, Untaten. Ich brauche einen Cognac. Aus Ihren Werken, lieber W. Der Untergang der Gustloff ist schon weg, die Leiden der Deutschen interessieren mich einen Scheiß. Dann benötige ich einen höheren Vorschuss. Meine Mutter ist dement. Kriegen Sie, demente Mütter gehen ins Geld, ja. Sie haben mich erfrischt. Endlich weht ein frischer, destruktiver Wind in den Zeiten der Finanzkrisen. Mein Verleger setzt 2,5 Millionen auf Sand. Aber... Ja, bitte, ich höre. Weh, Bester. Sie hinterlassen an, in und auf Ihren Taten... Nein, Resultaten, Spuren, Botschaften. Ich muss deutliche Zeichen setzen. Das ist ja goldrichtig, mein Junge. Nur eine Bitte. Schreiben Sie im Hinblick auf die künftigen, seligen, doch nur Aphorismen. Ich bin potenzieller Prosaautor. Ich kann keine. Bedienen Sie sich des Fundus? Exzessive Lektüre schult den Stil. Sie müssen mehr lesen. Nehmen Sie Lichtenberg oder ein frisches Gedicht von Fried. Nein, zu engagiert. Sie wollen ja keine Rache. Sie streben nach den Sternen der Gerechtigkeit durch Verminderung der großen Zahl ihrer Konkurrenten. Ach, wäre mir das nur früher eingefallen. Wäre es. Ich muss jetzt. Wir verbleiben am besten über das Postfach. Ja, ja, Postfach. So verbleiben wir am besten. Und bitte, lieber W., viele Details. Stil egal. Ich habe zu danken. Wir hören voneinander. Das werden wir. Verschwinden Sie durch den Wintergarten! Schöne Künste. Hörspiel von Ingomar von Kieseritzky. Es sprachen Schwarz Axel Milberg, Weiß Sascha X, Wolf Jens Harzer, Dr. Reier Marlene Diekhoff, Blofeld Friedhelm Ptock, Cordus Marion Breckwold, Melis Uwe Friedrichsen, Dr. Gries Gerd Baltus, Putzfrau Hedi Kriegeskotte. Technische Realisation Gerd Ulrich Poggensee und Sabine Kaufmann. Regieassistenz Roman Neumann. Regie Irene Schuck. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2010. Redaktion und Dramaturgie Susanne Hoffmann.